Anlässlich des 63. Jahrestages des Abschlusses des Waffenstillstandsabkommens von Korea brachte der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong, China, am 28. Juli eine Talkshow von seinem Kommentator. Der Sender betonte, die koreanische Halbinsel, wo eine homogene Nation lebe, gelte im neuen Jahrhundert nach wie vor als das größte Pulvermagazin und das gefährlichste Gebiet in der Welt. Die Koreaner, die wegen der USA seit langer Zeit geteilt lebten, wünschten von ganzem Herzen die Landesvereinigung.